Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Die Geschichte der Kindheit, so konnte man unlängst im Ö1-Essay hören, ist ein Albtraum, aus dem wir erst seit kurzem zu erwachen beginnen. Das schreibt der amerikanische Psychohistoriker Lloyd DeMose. Je weiter man in der Geschichte zurückgehe, desto niedriger sei das Niveau der Pflege von Kindern gewesen und desto wahrscheinlicher war es, dass Kinder ausgesetzt, geschlagen, terrorisiert und sexuell missbraucht wurden. Die Praktiken der Kindeserziehung sind, wir wissen es mittlerweile, prägend für die spätere sogenannte erwachsene Persönlichkeit. Während wir auf den Gebieten der Technologie, der Forschung und der Wirtschaft geradezu revolutionierende Veränderungen erleben konnten, vollziehen sich Änderungen bei Menschen ungleich langsamer, quasi im Ablauf von Generationen. Erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts hätte es eine deutliche Änderung im Verhalten von Eltern ihren Kindern gegenüber gegeben, so Lloyd DeMose. Das ist historisch gesehen erst seit ganz kurzer Zeit. Unser heutiges Hörspiel erzählt vom Leben eines Menschen, der vor 3-4 Generationen geboren wurde. Die Vorlage ist ein Roman von Robert Seethaler mit dem Titel »Ein ganzes Leben«. Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts, im Jahr 1902, wird die Hauptfigur von Seethalers Roman, Andreas Egger, in Wien geboren. Als Waisenkind muss er aber zu einem entfernten Verwandten, dem Bergbauern Hubert Kranzstocker. Von ihm, seinem Ziehvater, wird Egger regelmäßig geschlagen. Erst als 18-Jähriger kann Andreas Egger den Hof verlassen. Egger wird Bauarbeiter und schließt sich einem Arbeitstrupp an, der eine der ersten Seilbahnen baut. Und dann kommt der Tag, an dem Andreas Egger ein Mädchen trifft, das die Liebe seines Lebens werden wird. Als Erzähler hören Sie in diesem Hörspiel über ein Leben in den Bergen, das 2019 in Koproduktion mit dem Schweizer Radio entstanden ist, in seiner letzten Rolle für das Genre Hörspiel den 2019 verstorbenen Burgschauspieler Peter Matic. An einem Februarmorgen des Jahres 1933 hob Andreas Egger den sterbenden Ziegenhirten Johannes Kalischka, der von den Talbewohnern nur der Hörner Hannes gerufen wurde, von seinem Strohsack, um ihn über den 3 Kilometer langen Bergpfad ins Dorf hinunterzutragen. Er hatte den Hörner Hannes aus einer seltsamen Ahnung heraus in seiner Hütte aufgesucht und zusammengekrümmt unter einem Berg von alten Ziegenfellen hinter dem längst erloschenen Ofen gefunden. Abgemagert bis auf die Knochen und gespensterbleich starrte er ihm aus der Dunkelheit entgegen. Und Egger wusste, dass ihm der Tod bereits hinter der Stirn hockte. Ein ganzes Leben. Von Robert Seethaler. Er nahm ihn wie ein Kind auf beide Arme und setzte ihn behutsam auf die mit trockenem Moos ausgelegte Holzkraxe, mit der der Hörnerhannes sein Leben lang das Brennholz und die verletzten Ziegen über die Hänge gebuckelt hatte. Bearbeitung und Regie: Elisabeth Wallenmann. Er wickelte einen Viehstrick um seinen Körper, band ihn an das Gestell und zog die Knoten so fest, dass es knackte im Holz. Auf den ersten paar hundert Metern redete Egger nicht mit dem zittrigen Mann auf seinem Rücken. Er hatte genug damit zu tun, auf den Weg zu achten, der sich vor ihm in steilen Serpentinen den Berg hinunterwand und den er im Schneetreiben nicht viel mehr als erahnen konnte. Hin und wieder spürte er, wie sich der Hörner Hannes regte. Steht mir jetzt bloß nicht weg. Nach jeder Wegkehre schien der Schnee noch dichter zu fallen. sterben wäre nicht das Schlechteste. Unablässig. Aber nicht auf meinem Buckel. Weich. Auf meinem Buckel nicht. Und ohne jedes Geräusch. Hinten bewegte sich der Hörnerhannes immer seltener, bis er sich schließlich gar nicht mehr rührte und Egger schon mit dem Schlimmsten rechnete. Bist du jetzt tot? Nein, du hinkender Teufel. Ich meine ja nur, bis ins Dorf musst du es noch aushalten. Dann kannst du machen, was du willst. Wenn ich es nicht bis ins Dorf aushalten will. Du musst. Knapp 300 Meter Luftlinie über dem Dorf in Höhe der Geierkante kam Egger vom Weg ab, stolperte, setzte sich auf den Hosenboden und rutschte an die 20 Meter den Hang hinunter, ehe er von einem mannshohen Findling aufgehalten wurde. Im rechten Knie spürte er einen stechenden Schmerz, aber es war auszuhalten und das Bein war ganz geblieben. Wo willst du liegen, Andreas Egger? Was? In welcher Erde willst du begraben sein? Weiß ich nicht. Die Erde ist die Erde. Und wo man liegt, bleibt sich gleich. Ja, vielleicht bleibt es sich gleich. So wie sich am Ende alles gleich bleibt. Aber es wird eine Kälte sein. Eine Kälte, die einem die Knochen zerfrisst. Und die Seele. Auch die Seele? Vor allem die Seele. Die Seele und die Knochen und den Geist und alles, woran man sein Leben lang gehangen und geglaubt hat. Alles zerfrisst einem die ewige Kälte. So steht es geschrieben, denn so habe ich es gehört. Der Tod gebiert neues Leben, sagen die Leute, aber die Leute sind blöder als die blödeste Geiß. Ich sage, der Tod gebiert gar nichts. Der Tod ist die kalte Frau. Die was? Ja, die kalte Frau. Sie geht über den Berg und schleicht durchs Tal. Sie kommt, wann sie will und holt sich, was sie braucht. Sie hat kein Gesicht und keine Stimme. Die kalte Frau kommt und nimmt und geht. Das ist alles. Im Vorbeigehen packt sie dich und nimmt dich mit und steckt dich in irgendein Loch. Und im letzten Stück Himmel, das du siehst, bevor sie dich endgültig zuschaufeln, taucht sie noch einmal auf und haucht dich an. Und alles, was dir dann noch bleibt, ist die Dunkelheit und die Kälte. Jesus, das ist schlimm. Ja, das ist schlimm. Plötzlich spürte Egger eine Bewegung und in der nächsten Sekunde kippte er nach hinten und lag mit dem Rücken im Schnee. Irgendwie hatte es der Hörnerhannes geschafft, die Knoten zu lösen und blitzschnell aus der Kraxe zu klettern. Du steigst jetzt sofort wieder ein. Du wirst dir sonst noch was holen. Der Hörnerhannes aber drehte sich um und begann mit großen Sätzen den Berg hinanzulaufen. Komm zurück! Bleib stehen, du blöder Hund! Dem Tod ist noch keiner davongerannt. Andreas Egger ging die letzten paar hundert Meter ins Dorf hinunter, um sich im Wirtshaus zum Goldenen Gamser an einer Schüssel Schmalzkrapfen und einem selbstgebrannten Krauterer zu wärmen. Er suchte sich einen Platz gleich neben dem alten Kachelofen, legte seine Hände auf den Tisch und spürte, wie das warme Blut langsam in die Finger zurückfloss. Das Ofentürchen stand offen, drinnen prasselte das Feuer. Für einen kurzen Moment glaubte er, in den Flammen das Gesicht des Ziegenhirten zu erkennen, das reglos zu ihm herausstarrte. Schnell schloss er das Ofenloch und kippte mit zugekniffenen Augen seinen Schnaps hinunter. Als er die Augen wieder öffnete, stand eine junge Frau vor ihm. Noch einen? Egger nickte. Sie brachte ein neues Glas. Und als sie sich nach vorne beugte, um es auf den Tisch zu stellen, berührte sie mit einer Falte ihrer Bluse seinen Oberarm. Die Berührung war kaum zu spüren, Doch hinterließ sie einen feinen Schmerz, der mit jeder Sekunde tiefer in sein Fleisch zu sinken schien. Er sah sie an und sie lächelte. Sein Leben lang dachte Andreas Egger immer wieder an diesen Augenblick zurück. An dieses kurze Lächeln an jenem Nachmittag vor dem leise prasselnden Wirtshausofen. Drei Monate später beobachtete Egger, wie eine gelbliche Staubwolke den Taleingang verdunkelte, aus der sich gleich darauf der Bautrupp der Firma Bittermann und Söhne löste und sich dem Dorf näherte. Der Trupp bildete nur die Vorhut einer Kolonne von schweren, mit Maschinen, Werkzeug, Stahlträgern, Zement und anderen Baumaterialien beladenen Pferdefuhrwerken und Lastwagen, die sich im Schritttempo über die unbefestigte Straße bewegte. Eine Seilbahn würde errichtet werden. Es war ein gewaltiges Vorhaben, mit dem auch die Elektrizität ins Tal kommen würde. Egger fühlte sich bedrückt, ohne zu wissen, warum. Vielleicht hatte es mit dem Knattern der Motoren zu tun, mit dem Lärm, der plötzlich das Tal füllte und von dem man nicht wusste, wann er wieder verschwinden würde. Oder ob er überhaupt je wieder verschwinden würde. Eine Weile blieb Egger so sitzen. Doch dann hielt er es nicht mehr aus. Er sprang auf, rannte hinunter, stellte sich zu den anderen an den Straßenrand und schrie und jubelte, so laut er konnte. Als Kind hatte Andreas Egger nie geschrien oder gejubelt. Bis zu seinem ersten Schuljahr hatte er nicht einmal richtig gesprochen. Nachdem er im Sommer 1902 als kleiner Bub von dem Pferdewagen gehoben wurde, der ihn aus einer Stadt weit jenseits der Berge hergebracht hatte, stand er einfach nur stumm da und staunte mit großen Augen zu den weiß schimmernden Berggipfeln hinauf. Er mochte damals 4 Jahre alt gewesen sein, vielleicht auch etwas jünger oder älter. Niemand wusste das so genau und niemand interessierte sich dafür. Am allerwenigsten kümmerte es den Großbauern Hubert Kranzstocker. Der Bub war das einzige Kind einer seiner Schwägerinnen, die ein flatteriges Leben geführt hatte und dafür unlängst vom lieben Gott mit der Schwindsucht gestraft und heimgeholt worden war. Egger stand da und staunte die Berge an. Dieses Bild blieb ihm als einziges von seiner frühen Kindheit. Er trug es sein Leben lang mit sich herum. Erinnerungen an die Zeit davor gab es nicht. Und auch die Jahre danach, seine ersten Jahre auf dem Kranzstocker Hof, lösten sich irgendwann im Nebel der Vergangenheit auf. In seiner nächsten Erinnerung sah er sich als etwa 8-Jährigen nackt und dünn über der Ochsenstange hängen. Seine Beine und sein Kopf pendelten knapp über dem nach Pferdeseiche stinkenden Boden, während sein kleiner weißer Hintern in die Winterluft ragte und Kranzstockers Hiebe mit der Haselnussgerte empfing. Wie immer hatte der Bauer die Gerte im Wasser gebadet, um sie geschmeidig zu machen. Herrgott, verzeih! Jetzt zischte sie kurz und hell durch die Luft, bevor sie mit einem seufzenden Geräusch auf Eggers Hinterteil landete. Herrgott, verzeih! Egger schrie niemals, was den Bauern nur zu härteren Hieben anspornte. Herrgott, verzeih! Gründe für diese Züchtigungen gab es genug. Verschüttete Milch, verschimmeltes Brot, ein verlorenes Rind oder ein verstottertes Abendgebet. Einmal geriet dem Bauern die Gerte schon beim Schnitzen zu dick oder er hatte vergessen, sie einzuweichen oder er hatte wütender als sonst zugeschlagen. So genau konnte man das nicht sagen. Jedenfalls schlug er zu und irgendwo in dem kleinen Körper knackte es laut und der Bub rührte sich nicht mehr. Der kleine Egger wurde ins Haus gebracht, aufs Stroh gelegt und von der Bäuerin mit einem Kübel Wasser und einem Becher warmer Milch wieder ins Leben zurückgeholt. Im rechten Bein war irgendetwas in Unordnung geraten, aber da die Untersuchung in einem Spital zu teuer gewesen wäre wurde aus dem Nachbarort der Knochenrichter Alois Klammerer geholt. Die nächsten 6 Wochen musste Egger auf einem Strohsack in der Dachkammer verbringen und seine Geschäfte im Liegen über einer alten Rahmschüssel erledigen. Als schließlich der Knochenrichter wieder gerufen wurde, um den Verband zu lösen, war das Bein dünn wie ein Hühnerknochen. Außerdem ragte es schief aus der Hüfte heraus und schien insgesamt ein wenig krumm und verdreht geraten zu sein. Das wächst sie aus, sagte der Knochenrichter. Wie alles im Leben. Aber Eggers Bein blieb krumm und fortan musste er sich hinkend durchs Leben bewegen. Es war, als ob sein rechtes Bein immer einen Augenblick länger brauchte als der restliche Körper. Als ob es sich vor jedem einzelnen Schritt erst besinnen müsste, ob er eine derartige Anstrengung überhaupt wert wäre. Nach dem Tod der beiden jüngsten Kranzstockerkinder, die in einer langen Winternacht von der Diphtherie weggerafft worden waren, wurde die Arbeit am Hof noch beschwerlicher, da sie sich auf weniger Arme aufteilte. Andererseits hatte Egger nun mehr Platz im Bett und musste mit den übrig gebliebenen Stiefgeschwistern nicht länger um jeden Brotkanten raufen. Ohnehin kam es zwischen ihm und den anderen Kindern kaum noch zu körperlichen Auseinandersetzungen. Und zwar einfach deswegen, weil Egger zu stark geworden war. Es war, als ob die Natur seit der Sache mit dem zerschlagenen Bein an ihm etwas gut zu machen versuchte. Mit 13 Jahren hatte er die Muskeln eines jungen Mannes und mit 14 wuchtete er zum ersten Mal einen 60-Kilo-Sack durch die Luke auf den Getreideboden. Er war stark, aber langsam. Einen Tag nach Eggers 18. Geburtstag passierte es, dass ihm beim Abendbrot die tönerne Schüssel mit der Milchsuppe aus den Händen rutschte und mit einem dumpfen Knall zerbarst. Kranz Stocker, der seine Hände schon zum Tischgebet gefaltet hatte, stand langsam auf. Hol den Haselnusser und leg ihn ins Wasser. Wir treffen uns in einer halben Stunde. Hosen runter. Egger verschränkte die Hände vor der Brust und schüttelte den Kopf. Da schau her. Der Bankert will dem Bauern widersprechen, hä? Ich will meine Ruhe. Sonst nix. Kranz Stocker trat einen Schritt nach vorne und hob den Arm. Wenn du mich schlagst, bring ich dich um. Kranz Stocker ließ den Arm sinken. Schleich die jetzt. Andreas Egger galt zwar als Krüppel, aber er war stark. Er konnte anpacken, verlangte wenig, redete kaum und vertrug die Sonnenhitze auf den Feldern genauso wie die beißende Kälte im Wald. Er nahm jede Arbeit an und erledigte sie zuverlässig und ohne zu murren. Ins Wirtshaus ging er selten und mehr als eine Mahlzeit und ein Glas Bier oder einen Krauterer gönnte er sich nie. Er verbrachte kaum eine Nacht im Bett. Meistens schlief er im Heu, auf Dachböden, in Kammern und Ställen neben dem Vieh. Mit 29 Jahren hatte er genug Geld beisammen, um die Pacht für ein kleines Grundstück mitsamt Heuschober aufzubringen. Der Flecken lag knapp unterhalb der Baumgrenze, etwa 500 Meter Luftlinie über dem Dorf und war nur über den schmalen Steig zur Almerspitze zu erreichen. Er war zu klein für eine eigene Wirtschaft, aber groß genug für einen winzigen Gemüsegarten. Alles in allem war es eine gute Zeit. Egger war zufrieden und für seinen Geschmack hätte es immer so weitergehen können. Doch dann passierte die Geschichte mit dem Hörnerhannes. Der Hörnerhannes galt als tot. Und auch wenn seine Leiche nie gefunden wurde, zweifelte selbst Egger keinen Augenblick daran. Doch das Bild der dürren Gestalt, die sich vor seinen Augen langsam in Nebel auflöste, konnte er nicht mehr vergessen. Aber noch etwas anderes trug Egger seit jenem Tag unauslöschlich in seinem Inneren. Einen Schmerz, der nach einer kurzen Berührung mit einer Stofffalte in das Fleisch seines Oberarms, seiner Schulter, seiner Brust gesunken war und sich schließlich irgendwo in Höhe des Herzens festgesetzt hatte. Es war ein ganz feiner Schmerz. Und doch war er tiefer als alle anderen Schmerzen, die Egger in seinem bisherigen Leben kennengelernt hatte, Kranzstockers Schläge mit der Haselnussgerte mit eingerechnet. Sie hieß Marie, und Egger fand, es war der schönste Name der Welt. Vor ein paar Monaten war sie im Tal aufgetaucht, auf Arbeitssuche, mit durchgetretenen Schuhen und staubigen Haaren. Da traf es sich gut, dass der Wirt erst wenige Tage zuvor seine Magd wegen unvorhergesehener Schwangerschaft zum Teufel gejagt hatte. Zeig deine Hand. Mit einem zufriedenen Nicken betrachtete er die Schwielen an ihren Fingern und bot ihr die freie Stelle an. Lass die Finger von ihr. Die Marie ist eine für die Arbeit und nicht für die Liebe, verstanden? Verstanden. Egger passte sie am Sonntag nach der Kirche ab. Sie trug ein weißes Kleid und ein weißes Hütchen auf dem Kopf. Ich möchte... An ihrer linken Augenbraue hing eine winzige gelbe Blütenpolle und zitterte im leichten Wind. Jetzt ist auf einmal kühl geworden. Wir könnten vielleicht noch ein bisschen in die Sonne gehen. Sie trafen sich jeden Sonntag, später manchmal auch während der Woche. Und an einem Nachmittag Ende August führte er sie zu seinem Grundstück. Er bückte sich, öffnete das Gattertürchen und überließ ihr den Vortritt. Die Hütte müssen wir nur anstreichen. Der Wind und die Feuchtigkeit, die fressen sich nämlich durchs Holz. Und da drüben, da habe ich ein bisschen Gemüse angepflanzt. Das wächst einem schon über den Kopf. Die Sonne scheint nämlich hier oben heller als unten im Tal. Das tut nicht nur den Pflanzen gut. Und natürlich darf man den Ausblick nicht vergessen. Drinnen will ich alles anstreichen, mit Mauerfarbe. Einen Stall werde ich aber nicht bauen. Ich will kein Bauer sein. Das bedeutet nämlich ein Leben lang herumkriechen und in der Erde wühlen. Als sie den schmalen Serpentinenweg ins Tal hinabstiegen, schwieg Egger wieder. Er kam sich komisch vor und schämte sich ein wenig, ohne zu wissen, wofür. An einer Wegkehre machten sie Rast. Sie setzten sich ins Gras und lehnten ihre Rücken an den Stamm einer umgestürzten Rotbuche. Plötzlich spürte Egger Maries Schulter an der seinen. Jetzt halt es nicht mehr aus. Oh je, du hast ja Kraft. Entschuldigung. Aber schön war es trotzdem. Obwohl es weh dann hat? Ja, sehr schön. Am liebsten hätte Egger noch am selben Tag, spätestens aber am darauffolgenden Tag, um ihre Hand angehalten. Aber er verdiente sein Brot als eine Art Handlanger, als Mietknecht für alle Saisonen und Gelegenheiten. So ein Mann taugte so ziemlich für alles, nur nicht zum Ehemann. Egger suchte das Lager der Firma Bittermann und Söhne auf. Er fragte sich zur Baracke des für die Einstellung neuer Arbeiter zuständigen Prokuristen durch und betrat ungewohnt zaghaft dessen Büro. Du hinkst, sondern können wir nicht gebrauchen. Es gibt in der Gegend keinen besseren Arbeiter als mich. Ich bin stark. Ich kann alles. Ich mach alles. Aber du hinkst. Im Tal vielleicht. Am Berg bin ich der Einzige, der gerade geht. Willkommen bei Bittermann und Söhne. Kein Alkohol, keine Hurereien, keine Gewerkschaften. Arbeitsbeginn morgen früh um 5:30. Egger half beim Holzschlagen und beim Errichten der mächtigen Eisenträger, die sich im Abstand von 50 Metern entlang einer schnurgeraden Linie immer weiter den Berg hinanfädelten und von denen jeder einzelne das höchste Gebäude des Dorfes, die Gemeindekapelle, noch um einige Meter überragte. Er schleppte Eisen, Holz und Zement die Hänge hinauf und wieder hinunter. Er hob Fundamentgruben aus dem Waldboden und bohrte armdicke Löcher in den Felsen, in die der Sprengmeister seine Dynamitstangen steckte. Egger mochte die Arbeit im Fels. Hier oben war die Luft kühl und klar. Und manchmal hörte er den Steinadler kreischen oder sah seinen Schatten lautlos über die Wand gleiten. Im Herbst wurde Egger von Ruhelosigkeit gepackt. Er sah nun endgültig die Zeit gekommen, um Maries Hand anzuhalten. Aber immer noch hatte er keine Ahnung, wie er das anstellen sollte. Am liebsten hätte er seine Liebe in den Berg hineingeschrieben. Riesengroß und weithin sichtbar für jedermann im Tal. Er erzählte seinem Kollegen Thomas Mattel, mit dem er am Rande der Waldschneise widerspenstige Wurzelstöcke aus der Erde riss, von dem Problem. Naja, vielleicht gibt's schon eine Möglichkeit, etwas in den Berg hineinzuschreiben. Und zwar mit der Tinte des Teufels, dem Feuer. In seiner Jugend hatte er ein paar Sommer lang in nördlichen Regionen für den Brückenbau geholzt und dabei den alten Brauch der Herz-Jesu-Feuer miterlebt, bei dem zur Sonnenwende riesige Feuerbilder entzündet wurden und nachts den Berg erleuchteten. 3-4 Worte mehr dürfen es natürlich nicht sein. Mehr wäre ja auch gar nicht machbar. Willst du mich haben? Oder komm, süßes Herz. Irgendwas, was die Weiber halt gerne hören. Setz dich. Ich will dir was zeigen. Etwas Schönes? Kann so sein. Schau. Eine Sekunde darauf glommen hoch oben an der anderen Talseite 16 Lichter auf und bewegten sich wie ein Schwarm Glühwürmchen in alle Richtungen. Egger fühlte Maries Körper neben sich. Er legte seinen Arm um ihre Schultern. Für dich, Marie. Für dich, Marie, stand in flackernden Buchstaben in den Berg geschrieben. Riesengroß und weithin sichtbar für jedermann im Tal. Willst du meine Frau werden? Ja. Willst du das werden, Marie? Ja, das will ich. Die Trupps der Firma Bittermann und Söhne hatten sich mittlerweile weit über die Baumgrenze hinaufgearbeitet und hinter sich eine fast 1,5 Kilometer lange, an manchen Stellen bis zu 30 Meter breite Narbe im Wald hinterlassen. Bis zur geplanten Bergstation, knapp unter dem Karleitner-Gipfel, waren es nur noch etwa 400 Meter. Aber das Gelände war steil und unzugänglich, und das letzte Stück sollte eine nahezu senkrechte Wand überbrücken, die oben von einem überhängenden Felsen gekrönt war, der wegen seiner Form von den Einheimischen der Riesenschädel genannt wurde. Im Winter war Egger einer der wenigen, die immer noch auf dem Lohnzettel der Firma standen. Oft standen sie bis zur Hüfte im Schnee und hackten eine Wurzel aus dem gefrorenen Boden, während ihnen der Wind die vereisten Flocken wie Schrotkörner ins Gesicht blies, sodass die Haut zu bluten begann. Im Frühjahr, nachdem die Schneeschmelze eingesetzt hatte und es überall im Wald geheimnisvoll zu tropfen und zu gluckern begann, geschah ein Unglück in Eggers Trupp. Beim Bearbeiten einer unter den Schneemassen umgeknickten Zirbelkiefer löste sich mit einem scharfen Knall die Spannung im Holz und aus dem Stamm federte ein mannshohes Splitterstück heraus und schlug dem jungen Holzhacker Gustl Grollerer seinen rechten Arm ab. Für einen Moment senkte sich eine merkwürdige Stille über das Geschehen, und es schien, als würde der Wald in Atemlosigkeit erstarren. Jesus, das schaut schlecht aus. Thomas Mattel holte eine Drahtschlinge zum Abziehen der Rinde aus der Werkzeugkiste und zog sie mit aller Kraft um Grollerers Armstumpf, aus dem das dunkle Blut sprudelte. Das haben wir gleich. Egger und Thomas Mattel blieben an der Unglücksstelle, um den Arm zu verscharren, und die übrigen Männer machten sich mit dem Holzhacker Gustl Grollerer auf den Weg ins Dorf. Sie legten den Arm in ein kleines Grab und schaufelten es zu. Es ist eine Sauerei mit dem Sterben. Man wird einfach weniger mit der Zeit. Und es wird eine Kälte sein. Eine Kälte, die einem die Seele zerfrisst. Blödsinn. Gar nichts wird sein. Keine Kälte und schon gar keine Seele. Tod ist tot und aus. Danach gibt's nichts mehr. Auch keinen lieben Gott. Die erste Wendenkugler Luftseilbahn wurde mit einer großen Eröffnungszeremonie an der Bergstation eingeweiht. Egger stand inmitten seiner Kollegen, die sich unterhalb des Riesenschädels über den Berg verteilt hatten. Und jedes Mal, wenn er sah, wie die Leute oben auf der Plattform klatschten, riss er seine Arme in die Höhe und juchzte seine Begeisterung heraus. In seinem Herzen spürte er ein eigenartiges Gefühl der Weite und des Stolzes. Seitdem vor wenigen Tagen die blaue Liesel ihrer Probefahrt vorsichtig ruckelnd, jedoch ohne weitere Zwischenfälle, zum ersten Mal emporgeschaukelt war, schienen die Berge etwas von ihrer ewig gültigen Mächtigkeit eingebüßt zu haben. Ende März 1935 saßen Egger und Marien auf der Türschwelle und blickten übers Tal. Vielleicht könnten wir noch mehr Gemüse haben. Ich könnte den Garten vergrößern. Die letzten Wochen waren schneereich gewesen. Doch seit 2 Tagen kündigte ein plötzlicher Wärmeeinbruch den Frühling an. Hinterm Haus meine ich. Erdäpfel, Zwiebel. Solche Sachen. Ja, das wäre nicht schlecht, Andreas. In der Nacht wurde Egger von einem merkwürdigen Laut geweckt. Es war nicht mehr als eine Ahnung, ein sanftes Flüstern, das um die Mauern strich. Er lag in der Dunkelheit und lauschte. Er spürte die Wärme seiner Frau neben sich und hörte ihre leisen Atemgeräusche. Schließlich stand er auf und ging nach draußen und stapfte ein Stück die Wiese hinauf. Irgendwo in der Höhe hörte er ein Geräusch, so als ob irgendetwas im Inneren des Berges mit einem Seufzen platzte. Dann hörte er ein tiefes, anschwellendes Grollen und nur einen Augenblick darauf begann die Erde unter seinen Füßen zu zittern. Plötzlich war ihm kalt. Binnen Sekunden erhob sich das Grollen zu einem durchdringenden hellen Ton. Egger stand regungslos und hörte, wie der Berg zu singen begann. Dann sah er in einer Entfernung von etwa 20 Metern etwas Großes, Schwarzes, lautlos vorbeihuschen, und noch ehe er begriffen hatte, dass es ein Baumstamm war, Marie, rannte er los. Marie! Er rannte durch den tiefen Schnee zum Haus zurück und rief nach Marie. Marie! Doch im nächsten Moment packte ihn etwas und hob ihn hoch. Marie! Er fühlte, wie er davongetragen wurde. Marie! Und das Letzte, was er sah, ehe ihn eine dunkle Welle überspülte, waren seine Beine, die über ihm in den Himmel ragten, als hätten sie die Verbindung zum Rest des Körpers verloren. Als Egger wieder zu sich kam, waren die Wolken verschwunden und der Mond stand strahlend weiß am Nachthimmel. Egger lag schräg auf dem Rücken. Er konnte Kopf und Arme bewegen, doch seine Beine steckten bis zur Hüfte im Schnee. Er begann zu graben. Mit beiden Händen schaufelte und kratzte er seine Beine aus dem Schnee. Und als er sie befreit hatte, sah er sie erstaunt vor sich liegen. Kalt und fremd wie zwei Holzstücke. Mit den Fäusten schlug er auf seine Oberschenkel ein. Lass mich jetzt bloß nicht allein. Er versuchte aufzustehen, knickte jedoch sofort wieder ein. Komm jetzt, auf mit dir! Die Gegend hatte sich verändert. Die Lawine hatte Bäume und Felsen unter sich begraben und den Boden geglättet. Die Welt um ihn herum war still und tot. Er kniete im Schnee und überblickte die vom Mond beschienene Fläche, auf der sein Haus gestanden hatte. Maries Leiche wurde geborgen, in der Kapelle aufgebahrt und anschließend auf dem Gemeindefriedhof zu Grabe getragen. Egger saß auf einem Hocker, krank und starr vor Traurigkeit. Im Herbst, fast ein halbes Jahr nach dem Lawinenabgang, verließ Egger das Tal, um für die Firma weiterzuziehen. Die Firma Bittermann und Söhne hat bislang 17 Seilbahnen gebaut. Und du kannst mir glauben, es werden nicht die letzten sein. Die Leute sind ganz verrückt, danach auf ihren Brettern die Berge hinunterzurutschen. Der Herrgott allein weiß, warum das so ist. Jedenfalls müssen die Bahnen gewartet werden. Seile kontrolliert, Laufräder geschmiert, Waggondächer gepflegt und so weiter. Du brauchst doch nicht immer festen Boden unter den Füßen, oder? Ich glaube nicht. Dann ist es gut. Viele Monate zog Egger so durch die Täler, schlief nachts im Lastwagen oder in billigen Pensionszimmern und baumelte tagsüber zwischen Himmel und Erde. Er sah, wie sich der Winter über die Berge legte. Er arbeitete im dichten Schneefall, kratzte mit seiner Drahtbürste das Eis vom Seil und schlug von den Trägerstreben lange Zapfen, die in der Tiefe unter ihm mit einem leisen Klirren zerbarsten oder geräuschlos vom Schnee verschluckt wurden. Später erinnerte er sich an die Jahre nach der Lawine als an eine leere, schweigende Zeit, die sich nur langsam und beinahe unmerklich wieder mit Leben füllte. Nachdem Egger einen nasskalten Tag damit verbracht hatte, den Rost von den Sockelnieten einer Bergstation zu bürsten, sprang er abends von der Lastwagenrampe und ging in die kleine Pension, die er und die anderen Männer bewohnten. Der Weg zu seinem Zimmer führte ihn an der nach eingelegten Essiggurken riechenden Wohnstube der Pensionswirtin vorbei. Die alte Frau saß alleine an ihrem Tisch. Sie hatte die Ellbogen aufgestützt und das Gesicht in den Händen verborgen. Ist Ihnen nicht gut? Die Wirtin hob den Kopf und sah ihn an. Wir haben Krieg. Wer behauptet das? Das Radio. Am nächsten Morgen machte sich Egger auf den Weg nach Hause, um sich zum Kriegsdienst zu melden. Sie sind zu alt. Außerdem hinken Sie. Ich will in den Krieg. Glauben Sie, die Wehrmacht könnte einen wie Sie gebrauchen? Für wen halten Sie uns denn? Nicht ganz 4 Jahre darauf, im November des Jahres 1942, stand Egger vor derselben Kommission, diesmal allerdings nicht als Freiwilliger, sondern als Einberufener. Er hatte keine Ahnung, warum die Wehrmacht nun plötzlich doch einen wie ihn gebrauchen konnte. Jedenfalls schienen sich die Zeiten geändert zu haben. Was können Sie? Ich kenne mich in den Bergen aus. Ich kann Stahlseile schmirgeln und Löcher in den Fels hauen. Das ist gut. Haben Sie schon mal was vom Kaukasus gehört? Nein. Macht nichts. Andreas Egger, ich erkläre Sie hiermit für kriegstauglich. Ihnen kommt die ehrenvolle Aufgabe zu, den Osten zu befreien. Insgesamt verbrachte Egger über 8 Jahre in Russland. Davon nicht einmal 2 Monate an der Front. Die restliche Zeit in einem Kriegsgefangenenlager irgendwo in der Weite der Nordschwarzmeersteppe. Er war einem etwa 100-köpfigen Arbeitstrupp zugeteilt. Sie arbeiteten im Wald oder in der Steppe, schlugen Holz, errichteten niedrige Mauern aus Feldstein, halfen bei der Kartoffelernte oder begruben die Toten der vergangenen Nacht. Vom Ende des Krieges erfuhr Egger auf einer der Sammeltoiletten, wo er auf einem Brett über der Sickergrube saß, als plötzlich die Tür aufgerissen wurde, ein Russe seinen Kopf hereinsteckte und Hitler kaputt brüllte. Es dauerte fast 6 weitere Jahre, bis Eggers Zeit in Russland zu Ende ging. Nichts hatte die Befreiung angekündigt. Doch an einem frühen Morgen im Sommer 1951 wurden die Gefangenen auf dem Barackenvorplatz zusammengetrieben, wo sie sich nackt ausziehen und ihre Kleider zu einem großen, stinkenden Haufen übereinander werfen mussten. Der Haufen wurde mit Benzin übergossen und angezündet. Und während die Männer in die Flammen starrten, stand in ihren Gesichtern die Angst vor sofortiger Erschießung oder noch Schlimmerem. Aber die Russen lachten und redeten laut durcheinander, und als einer von ihnen einen Gefangenen an den Schultern packte, ihn an sich drückte und mit diesem nackten, dürren Gespenst einen lächerlichen Paartanz vollführte, dämmerte es den meisten, dass dieser Morgen ein guter Morgen war. Ausgestattet mit frischen Kleidungsstücken und je einem Kanten Brot, verließen die Männer noch in derselben Stunde das Lager, um sich auf den Marsch zur nächstgelegenen Bahnstation zu machen. Die erste Zeit nach seiner Heimkehr wohnte Egger in einem Bretterverschlag hinter dem neu errichteten Schulhaus, den ihm die Gemeinde, gestützt vom Wohlwollen des Bürgermeisters, überlassen hatte. Der Bürgermeister war nun kein Nazi mehr. Statt Hakenkreuzfähnchen hingen wieder Geranien vor den Fenstern. Und auch sonst hatte sich viel verändert im Dorf. Die Straße war breiter geworden. In allen Farben glänzende Automobile kamen durch den Taleingang herangesaust und spuckten über dem Dorfplatz Ausflügler, Wanderer und Skifahrer aus. Viele der Bauern vermieteten Fremdenzimmer und aus den meisten Ställen waren die Hühner und Schweine verschwunden. Egger nahm alle diese Veränderungen mit stiller Verwunderung hin. Ein paar Wochen nach seiner Rückkehr begegnete Egger dem alten Kranzstocker. Er saß auf einem wackeligen Melkhocker vor seinem Hof und Egger grüßte ihn beim Vorbeigehen. Du bist es. Kranzstocker hob langsam seinen Kopf. Ausgerechnet du. Und es dauerte eine Weile, bis er Egger erkannte. Komm her zu mir, lass sehen, wie du ausschaust. Ja, mit mir wird es bald ein Ende haben. Der Tod übersieht niemanden. Jeden Tag höre ich schon, dass er ums Eck kommt. Aber jedes Mal ist es nur ein Rindvieh vom Nachbarn oder ein Hund oder ein Schatten von irgendeiner dahergeschlichenen Seele. Und heute bist du es eben. Einer wie du, der kommt einfach so ums Eck. Und andere kommen nirgends mehr hin. So ist das mit der Gerechtigkeit. Ich war einmal der Kranzstocker. Und jetzt schaue mich an, was aus mir geworden ist. Ein Haufen morscher Knochen. Mein Leben lang bin ich aufrecht gegangen. Gepuckelt habe ich nur für den Herrgott. Und wie dankt mir das der Herrgott, indem er mir 2 Söhne nimmt im Krieg? Und weil er immer noch nicht genug hat, dieser Saukerl, weil er immer noch nicht den letzten Tropfen Leben herausgepresst hat, lässt er mich jeden Tag von früh bis spät vor meinem Hof sitzen und auf den Tod warten. Und da sitz ich mir jetzt den Hintern wund. Aber die einzigen, die ums Eck kommen, sind ein paar Viecher und ein paar Schatten. Und du ausgerechnet, du, das ist ja nicht zu fassen. Jetzt kannst du es haben. Jetzt kannst du mich schlagen. Schlag mich, hörst du? Ich bitte dich, schlag mich. Bitte schlag mich doch endlich tot. Nix werde ich tun. Egger drehte sich um und ging. Während er die Straße entlang lief, die kurz hinterm Dorf endete, hatte er ein eigentümliches Gefühl der Leere in der Magengegend. Tief in seinem Inneren tat ihm der alte Bauer leid. Er dachte an den Melkhocker und er wünschte ihm einen Stuhl und eine warme Decke. Und gleichzeitig wünschte er ihm den Tod. Noch am Tag seiner Rückkehr aus Russland hatte Egger sich auf den Weg ins Lager der Firma Bittermann und Söhne gemacht. Die Baracken waren verschwunden. Das Lager war aufgelöst. Im Dorf erfuhr Egger, dass das Unternehmen gleich nach Kriegsende pleite gegangen war. Die Seilbahnen wurden nun von anderen Gesellschaften gebaut und betrieben. Doch überall, wo Egger sich vorstellte, schickte man ihn wieder weg. Eine Zeit lang lebte Egger vom staatlichen Entlassungsgeld für Kriegsheimkehrer. Da das Geld aber gerade nur für das Nötigste reichte, sah er sich gezwungen, wie einst als junger Mann, alle möglichen Gelegenheitsarbeiten anzunehmen. An einem Sommermorgen im Jahre 1957 kroch Egger schon lange vor Sonnenaufgang aus seinem Bett und ging ins Freie. Er ging auf dem Geißensteig entlang und gelangte schließlich nach einem fast einstündigen Aufstieg durch immer unwegsameres Gelände zwischen die Steinformationen unterhalb der Klufterspitze. Egger wollte sich eben setzen, um mit seinem Klappmesser ein Stück von seiner eingerissenen Ledersohle zu schneiden, als hinter einem Felsen ein alter Mann auftauchte und mit ausgebreiteten Armen auf ihn zukam. Mein lieber, lieber Herr, Sie sind doch ein wirklicher Mensch, oder? Ich glaube schon. Die ganze Nacht gehen wir schon in dieser Gegend umher, in der es nichts als Steine gibt. Wir haben uns verlaufen. Mein Mann wollte sich schon zum Sterben hinlegen. Wir heißen Roskowitsch und sind seit 48 Jahren verheiratet. Das ist fast ein halbes Jahrhundert. Da weiß man, was man aneinander hat. Verstehen Sie das, mein Herr? Nicht so richtig. Außerdem bin ich kein Herr. Aber wenn Sie wollen, kann ich Sie jetzt hinunterbringen. Wir wollten Sie fragen, ob Sie uns nicht ein paar Wege zeigen könnten. Sie scheinen die Gegend ja zu kennen wie Ihren eigenen Vorgarten. Also, wie sieht's aus? Ja, das könnte was werden. Nach Ablauf der Woche verabschiedete sich das Ehepaar überschwänglich und Herr Roskowitsch steckte Egger ein paar Scheine in die Jackentasche. Egger hatte Gefallen an der neuen Aufgabe gefunden. Von Anfang an liefen die Geschäfte gut. Er mochte diese Leute, auch wenn manche von ihnen versuchten, ihm die Welt zu erklären oder sich sonst irgendwie idiotisch aufführten. Offenbar suchten die Menschen in den Bergen etwas, von dem sie glaubten, es irgendwann vor langer Zeit verloren zu haben. Er kam nie dahinter, um was es sich dabei genau handelte. Doch wurde er sich mit den Jahren immer sicherer, dass die Touristen im Grunde genommen weniger ihm als irgendeiner unbekannten, unstillbaren Sehnsucht hinterher stolperten. Manchmal kam er an seinem alten Grundstück vorbei. Er dachte an die Türschwelle, auf der er und Marie an so vielen Abenden gesessen hatten, und an das Gattertürchen mit dem einfachen Hakenschloss, das er aus einem langen Stahlnagel zurechtgebogen hatte. An einem kalten, sonnenklaren Tag kurz vor Weihnachten war Egger nach einem Schneespaziergang mit einigen älteren Herrschaften auf dem Weg nach Hause, als ihm auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Trupp aufgeregter Touristen, gefolgt von einigen Einheimischen, dem Dorfgendarm und einer Schar durcheinanderkreischender Kinder entgegenkam. Er überquerte die Straße, um sich das Spektakel genauer anzusehen. Und was er sah, ließ ihm den Atem stocken. Auf der provisorischen Trage lag der Hörner Hannes. Sein Körper war stocksteif gefroren. Ein paar abenteuerlustige Skiwanderer hatten ihn oberhalb der befahrenen Pisten in einer Spalte des Ferneisgletschers gefunden. In seinen letzten Jahren nahm Egger keinen der ohnehin seltener werdenden Aufträge mehr an. Er fand, dass er in seinem Leben genug geschuftet hatte. Einmal in der Woche ging er ins Dorf hinunter, um Zündhölzer und Malerfarbe oder Brot, Zwiebeln und Butter zu besorgen. Bald kommt der Frühling. Er hatte längst mitbekommen, dass sich die Leute so ihre Gedanken über ihn machten. Die Vögel haben ihn schon gesehen. Wenn er sich mit den Einkäufen auf seinem selbstgebauten, im Frühling mit kleinen Gummirädern aufgerüsteten Schlitten wieder auf den Heimweg machte, in den Knochen regt sich was, sah er aus den Augenwinkeln, wie sie hinter seinem Rücken ihre Köpfe zusammensteckten und zu tuscheln begannen. Und tief unterm Schnee platzen schon die Zwiebeln. Für sie war er nur ein alter Mann, der in einem Erdloch wohnte, Selbstgespräche führte und sich morgens zum Waschen an einen eiskalten Bergbach hockte. Für seine Begriffe jedoch hatte er es irgendwie geschafft und dementsprechend allen Grund, zufrieden zu sein. Er hatte ein Dach über dem Kopf, schlief in seinem eigenen Bett und wenn er sich mit seinem kleinen Hocker vor die Tür setzte, konnte er den Blick so lange schweifen lassen, bis ihm die Augen zufielen und das Kinn auf die Brust kippte. Es war in der Zeit nach der Schneeschmelze, wenn in den frühen Morgenstunden die Erde dampfte und die Tiere aus ihren Löchern und Höhlen krochen, dass Andreas Egger der kalten Frau begegnete. Er hatte sich stundenlang schlaflos auf der Matratze hin und her gewälzt. Schließlich stand er auf und ging ein paar Schritte den Hang hinauf. Gerade um! Er sah die kalte Frau etwa 30 Meter über ihm. Bitte! Ihre Gestalt war völlig weiß. Gerade um! Sodass er sie im ersten Moment für eine Nebelschwade hielt. Und schau mir an! Doch gleich darauf erkannte er deutlich ihre bleichen Arme. Wo warst du denn so lang? Es gibt doch so viel zum Erzählen. Du würdest es nicht glauben, Marie. Dieses ganze lange Leben. Andreas Egger starb in einer Nacht im Februar. Und zwar nicht irgendwo im Freien, wie er es sich oft vorgestellt hatte, mit der Sonne im Nacken oder dem Sternenhimmel über der Stirn, sondern bei sich zu Hause, an seinem Tisch. Er spürte einen hellen Schmerz in seiner Brust und sah zu, wie sein Oberkörper langsam nach vorne sank und sein Kopf mit der Wange auf der Tischplatte zu liegen kam. Er hörte sein eigenes Herz und er lauschte in der Stille, als es zu schlagen aufhörte. Geduldig wartete er auf den nächsten Herzschlag. Und als keiner mehr kam, ließ er los und starb. Der Sommer, der ist aus, ich muss ja bi ins Teu. Fietzung Gottes, scheni noi mo, Fietzung Gott tausend moin. Schestaris, schovoagno, qua foga singt meio, und es vaccio da Schneewind vom Wetter storheio, und es vaccio da Schneewind vom Wetter storheio. Ein ganzes Leben von Robert Seethaler. Es weiß, wenn mit Peter Matic, Christoph Luse, Branko Samarowski, Werner Lustig, Gerti Drassel, Hans Kahnert, Klaus Hule, Wolfram Berger, Rainer Ecker, Raimund Wallisch, Brigitte Janner, Franz Josef Danner, Linde Prellock, Christian Erd, Klaus Höring und Florin Giege. Komposition Fatima Dann. Regieassistent Elias Stengel. Technische Realisation Angelika Körber, Martin Leitner und Rolli Fatzer. Bearbeitung und Regie Elisabeth Wallenmann. Redaktion Anina Barandun. Produktion SRF gemeinsam mit dem ORF 2019. Um erst die Gorbeut schon zur Erde und zur Ruhe, jo, dann deckt's mich mit Feststor und ein Blümel zu, jo, dann deckt's mich mit Feststor und ein Blümel zu. Ein ganzes Leben von Robert Seethaler. Das Buch wurde voriges Jahr auch verfilmt mit Stefan Gorski in der Rolle des Jungen und August Zirner in der des alten Andreas Ecker. Regie führte Hans Steinbichler. Nun noch unsere Hinweise. Am Montag hören Sie in unserer multimedialen Radiogeschichtenreihe Literatur to go eine Erzählung von Ingeborg Bachmann mit dem Titel Probleme, Probleme, gelesen von Burgschauspielerin Lili Thesle. Die Filmversion können Sie in der Mediathek von Dreisat und auch auf ORF Topos sehen. Nächste Woche bringen wir im Ö1 Hörspiel ein autobiografisches Stück der Kärntner Schriftstellerin und Dichterin Christine Lavand, die als 20-Jährige nach einem Suizidversuch mehrere Wochen in der Landeskrankenanstalt Klagenfurt verbrachte. In ihren Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus schreibt sie 11 Jahre später im Herbst 1946 über Erlebnisse mit Patientinnen, Pflegerinnen und Ärzten in der Institution Psychiatrie. Peter Rosmanit hat Christine Lavands Erzählung fürs Radio inszeniert mit Gerti Drassel in der Hauptrolle. Von der Schule heraus auf einen ordentlichen, strengen Dienstplatz ist immer noch das beste Mittel gegen Hysterie. Na, vielleicht haben Sie sie in einem Jahr so weit, dass man sie dann wo unterbringen kann. Sie will ja nur dichten, sagte da die spitze Stimme vom Fenster her. Alle lachten. Warum hätte ich nicht auch lachen sollen? Hahaha, meine Teure, sagte da der Kleine. Diese Gewohnheiten wirst du dir freilich abgewöhnen müssen. Düchten mit Umlaut Ü, gell? Wahrscheinlich kann sie nicht einmal ordentlich rechtschreiben, aber dichten will sie. Sehen Sie, Kollege, solche Geschichten kommen heraus, wenn jeder Bergarbeiter schon glaubt, seine Sprösslinge in Hauptschulen und so schicken zu müssen. Also, mein Kind, das Düchten überlass du schön anderen Leuten. Und wenn dich der Herr Primarius wieder zur Vernunft gebracht hat, so nach 1-2 Jahren, dann sei froh, wenn du eine Gnädige bekommst, die dich zu allen häuslichen Arbeiten ordentlich abrichtet. Verstanden? Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus. Nächsten Samstag im Ö1 Hörspiel.